Kundgabe 3757. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.5.1946. Lebendiges Wasser. Born des ewigen Lebens. Forschet und grübelt nicht, sondern lebet in der Liebe. Denn was erreichet ihr durch Ersteres, wenn ihr die Liebe nicht habt? Nur irrige Verstandesergebnisse, die für eure Seelen nutzlos sind, nur dem Körper wohl zuweilen Vorteil eintragen, sowie euer Forschen und Grübeln materielle Dinge betrifft. Doch auch irdisches Denken wird gesegnet sein, so ihr gleichzeitig die Liebe übet. Ohne solche aber die Seele noch mehr in die Materie verstricken, aus der sie sich befreien soll. Um geistige Dinge zu ergründen, genügt Forschen und Grübeln wahrlich nicht, sondern es trägt euch dies ohne die Liebe irrige Ergebnisse ein. Denn ihr umgehet dann den Geber der Wahrheit, der in sich Liebe ist, der die Wahrheit zuleitet dem Menschen, der sich ihm anzugleichen sucht. Und darum suchet die Wahrheit dort, wo euch die Liebe ersichtlich ist, wo liebevolles Reden, Denken und Handeln euch dafür bürgt, dass der Geber der Wahrheit selbst am Werk ist, sie auch zu verbreiten. Und dort schöpfet und labet euch, denn dort findet ihr den Quell des ewigen Lebens, den Born, dem lebendiges Wasser entströmt, wie es Gott verheißen hat. Er selbst hat euch jenen Quell erschlossen. Er hat den Leib und die Seele des Menschen zum Träger seines Geistes gemacht und euch dessen Wirken garantiert, so wie ihr in der Liebe lebet. Er hat zwar auch die Verstandestätigkeit jedem Menschen verliehen, doch rechte Tätigkeit des Verstandes, rechtes Denken macht er abhängig von eurem Lebenswandel, weil dieser, so er seinem Willen entspricht, erst die Wirksamkeit seines göttlichen Geistes im Menschen auslöst. Die irdische und die geistige Welt sind zwei Welten, die einander entgegenstehen. Ebenso ist der Verstand des Menschen und seine Geistestätigkeit einander entgegengesetzt, solange die irdische Welt sich nicht der geistigen Welt unterordnet. Erst das Verschmelzen beider wird auch ein gleiches Denken von Verstand und Herz zur Folge haben. Das heißt, es wird der Geist im Menschen dann den Verstand beherrschen, sowie die geistige Welt die Sinne des Menschen für die irdische Welt ertötet hat und sein ganzes Wesen erfüllt. Dann steht der Mensch in der Wahrheit. Dann erfüllt ihn ein Wissen, das ihm vom Geber der Wahrheit selbst dargeboten wird durch seinen Geist. Dann wird er nicht zu forschen und zu grübeln brauchen, denn dann belehret ihn die ewige Liebe selbst, weil sein Lebenswandel ein Wirken in Liebe ist und dies Überwinden aller Materie bedeutet, also ein Aufgehen in geistigen Sphären, ein Leben in Gott. Dann wird der Leib des Menschen ein Gefäß des göttlichen Geistes sein, aus dem fortgesetzt lebendiges Wasser fließet. Er wird ein unerschöpflicher Quell göttlicher Weisheit sein, ein Lebensborn, an dem sich laben kann, wer Labung begehret. Und wer daraus schöpfet, der wird leben in Ewigkeit, wie es Gott verheißen hat. Amen.